Zeuge Hans Stoffel, Deutschland, Architekt, 56 Jahre. Und Zeugin Hildegard Stoffel, Deutschland, 52 Jahre. 124. Verhandlungstag, 7.1.1965. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Bitte schön. Herr Stoffel, es ist uns hier behauptet worden, dass Sie den Angeklagten Dr. Capicius näher kennen würden. Stimmt das? Jawohl. Würden Sie uns einmal erzählen, woher Sie ihn kennen und seit wann Sie ihn kennen? Ich war in Bukarest bei der Firma Gebrüder Schindl als Architekt vom Jahre 30 bis 38 tätig. In dieser Zeit hat Herr Dr. Capicius von benannter Firma eine Eigentumswohnung oder sogar zwei gekauft. Ich war mit dem Herrn Dr. Capesius als Architekt, als Chefarchitekt dieses Bau- und Architekturunternehmens auf die Art bekannt geworden. Und wann war das ungefähr? Ja. In der Zeit von 30 bis 38, das genaue Jahr könnte 35 oder 36 sein, ich weiß es nicht genau. Ja. 1935 oder 36. Ja. Wurden Sie in Bukarest mit dem Angeklagten Capicius bekannt? Ist Ihre Frau damals auch mit ihm bekannt geworden? Jawohl. Haben Sie dann persönlichen Verkehr mit ihm gehabt? Also ich meine, dass in Bukarest selbst nicht, nur geschäftlich. Nur geschäftlich. Das war also im Jahr 1935 oder 36. Und wann haben Sie ihn dann wieder gesehen? In Auschwitz bei Apotheker Rump in der Stadtapotheke. Vom Apotheker Rump erfuhren wir, dass ein Simbürger Apotheker im Lager Auschwitz tätig wäre. So kamen wir dann mit Herrn Capesus, wie wir Namen gehört haben, erinnerte ich mich auf Bukarest, so kamen wir mit ihm zusammen. Ja, und wo waren Sie damals? Etwa 14 Kilometer von Auschwitz entfernt, als Gutsbesitzer angesiedelt im Dorf Pschetzischau. Wie heißt das? Pschetzischau, Pschetzischau. Aha. Da waren Sie als Gutsbesitzer angesiedelt? Ja. Und wann sind Sie denn dorthin gekommen? Etwa Oktober 63. Nein. Oktober 63, ja, in 43. Verzeihung, 43. Ja. Oktober 43. 43 angesiedelt. Und wann ungefähr haben Sie diese Kenntnis von dem Apotheker Rump bekommen? Also April oder Mai, Anfang Mai so etwa. April oder Mai 1944? Ja. Und wann haben Sie ihn dann wieder getroffen? Ja, wir hatten uns ja sofort verabredet, dass wir uns auf dem Gutshof sehen werden. Ja. Er hatte allerdings damals gesagt, dass er noch in Berlin zu tun hätte. Wo haben Sie ihn denn gesprochen, wie Sie sich verabredet haben? Also wir hatten bei Apotheker Rums, hatten wir uns dort getroffen. Ja. Und wann haben Sie sich bei Apotheker Rums getroffen? Ja, das war eben April oder Mai. April oder Mai. Und war das eine besondere Gelegenheit? Oder? Nein, es war nur ein Zufall, dass wir dort Medikamente kaufen wollten und durch unsere Aussprache der Herr Apotheker Rump draufkam, dass wir auch nicht Ansässige wären, also dass wir auf jeden Fall Flüchtlinge oder Umsiedler sein könnten. Hat er uns auf das hin angesprochen, dass auch ein Apotheker aus Siebenbürgen da wäre. Meine Frau ist Siebenbürgerin, ich selbst bin nicht Siebenbürger, ich bin aus der Bukowina. Ja. Nun ja, da hat er sie daraufhin angesprochen und nun sagten sie doch, sie hätten den Dr. Capesius dort auch bei Rums erlebt. Ja. Kam es dann zu einer Einladung oder waren sie, ja, haben sie sich verabredet? Wir hatten uns vereinbart, bei der nächsten Gelegenheit zu treffen. Er ist auch, soweit mir erinnerlich, im Mai noch einmal herausgekommen. Jetzt bitte, es sind schon 20 Jahre oder mehr her. Ich kann nicht hundertprozentig beschwören, ob es jetzt Mitte Mai oder Ende Mai war, dass wir uns dann erstmalig sahen. Ich kann mich auf Folgendes erinnern, dass Familie Rump mit Capesius bei uns draußen waren. Und das war meines Erachtens vor meinem Geburtstag, etwa eine Woche vor meinem Geburtstag. Wann ist Ihr Geburtstag? 7. Juni. Und da hatten wir das besprochen, dass wir uns dann zu meinem Geburtstag treffen sollten, allerdings zu einem Wochenende. Wann das war, weiß ich auch nicht. Ich meine, das war im Jahre 44, Verzeihung. Ja, nun, es kommt uns da ziemlich genau drauf an, Herr Zeuge, und deshalb möchte ich das noch einmal kurz wiederholen. Es ist noch etwas nicht ganz klar geworden. Sie sind im Oktober 43 als Umsiedler dorthin gekommen. Im April 44 hatten Sie in der Apotheke Rump zufällig Kenntnis bekommen, dass hier noch in Auschwitz ein Apotheker aus Siebenbürgen sei. Sie haben bei dieser Gelegenheit den Dr. Capesius nicht gesehen. Sie sagten dann, es kann Ende Mai oder Ende Mai gewesen sein, etwa eine Woche vor meinem Geburtstag am 7. Juni 44, dass ich den Dr. Capesius erstmals sah. Nein, das stimmt nicht, denn wir hatten, wie gesagt, im April oder Mai wohl von der Familie Rump gehört, dass Dr. Capesius im Lager tätig wäre. Gehört. Sehr richtig. Ob es am selben Tag noch war, dass wir uns in der Apotheke gesehen haben, auf eine Vermittlung von Rump, kann ich nicht bezeugen. Aber es war ganz kurz darauf, dass wir uns sahen. In der Apotheke? In der Apotheke erstmalig. Also Ende April oder Anfang Mai? Ja, es kann durchaus möglich sein, dass es an demselben Tag war. Und wie kam der Dr. Capesius in die Apotheke? Wurde er herbeigerufen oder kam er bitte, zufällig? Bitte, waren wir nicht in der Apotheke, sondern in der Privatwohnung von Frau und Herr Rump. Ja. Also es war praktisch, sagen wir, ein gesellschaftliches Ereignis, nicht in der Apotheke. Also das wissen Sie nicht mehr genau, ob es Ende April oder Anfang Mai gewesen ist, wo er da in der Apotheke bitte, war. Ja, bitte, das könnte ich nicht mehr bestätigen. Aber auf Ihrem Gut jedenfalls war es etwa eine Woche vor Ihrem Geburtstag und der liegt am 7. Juni. Ich meine, es ist nach dieser langen Zeit äußerst schwierig, alles zu rekapitulieren. Wir hatten uns mit meiner Frau Mühe gegeben, diese ganzen Vorgänge noch einmal vor unserem Auge abrollen zu lassen. Die Daten, die wir, die markanten Daten, die wir zur Verfügung hatten, waren unsere Geburtstage, die wir immer zusammen gefeiert hatten. Leider hatten wir auf dem Gutsbetrieb kein Telefon, sodass wir uns immer viel früher benachrichtigen mussten, um diese Ereignisse feiern zu können. Außerdem, sagen wir, was markantes Datum war, bitte, an was ich mich gut erinnere, an dem Tag, also vor meinem Geburtstag, hat Herr Capesius, der in Berlin vorher war, uns noch die grauenhaften Verwüstungen von Berlin geschildert. Das war ein markanter Punkt. Dann weiß ich nach, sagen wir, Attentat von Hitler, dass wir kurz darauf wieder zusammenkamen. Denn wir haben das auch breitgeschlagen, das Thema. Natürlich bei dem Geburtstag meiner Frau, auch das wurde, das ist im August, Anfang August gewesen, genauso unser Hochzeitstag. Soweit ich mich entsinne, war Herr Capesius, nachdem ich ja auf dem Gutsbetrieb eine eigene Jagd hatte, fast jeden Samstag, Sonntag, ich könnte fast sagen, jetzt nach 20 Jahren, jeden Samstag und Sonntag bei uns zu Gast. Mhm. Ich meine, es war nicht der einzige Gast, den wir hatten. Das Haus war leider immer voll. Darüber klagte meine Frau, die Heereseinheit, die in, es war eine Flakabteilung in Przeciszau selbst, da waren die, der Kommandeur und ein Hauptmann, auf den Hauptmann Rogold kann ich mich noch entsinnen, und ein Oberleutnant auch fast jeden Tag zu Gast. Also das Haus war immer gesteckt voll. Nun sagen Sie bitte, Ihr Geburtstag, wurde der bereits gefeiert eine Woche vor dem Krieg? Nein, sondern nur besprochen. Besprochen? Und wann wurde er gefeiert? Eben an einem, immer an einem Wochenende. Denn ich hatte als sogenannter Gutsbesitzer, ich muss sagen sogenannt, denn es war eigentlich mein Hobby, das ich früher in meiner Heimat hatte. Ich hatte gut einen Gutshof gekauft als Architekt, als ich noch in Bukarest tätig war. Und deshalb ließ ich mich dann in Oberschlehen als Gutsbesitzer ansiedeln. Ich hatte sehr viel zu tun und ich habe mich sehr schwer getan, diesen ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten, und war von früh bis in die Nacht immer auf den Beinen, sodass ich nur Samstag und Sonntag eigentlich frei hatte. Ja. Ich möchte jetzt gern wissen, wann haben Sie Ihren Geburtstag mit dem Dr. Capesius zusammen gefeiert? Ich kann Ihnen, Herr Richter, nicht sagen, wann der 7. Juni gefallen ist. Auf jeden Fall nach dem 7. Juni an dem Wochenende. Vorher haben wir prinzipiell keine Geburtstage gefeiert. Ja, und dann haben Sie ihn, sagten Sie, fast wöchentlich gesehen. Ja. Blieb er dann bei Ihnen dort über Nacht oder ist er... Zum Teil fast immer. Er hatte ein Zimmer bei uns und konnte zu jeder Zeit übernachten. Bitte, wenn auch das noch interessant ist zur Person des Herrn Dr. Capesius, er kam entweder mit dem Zug oder hatte ein Motorrädchen, muss ich sagen, ein 100er DKW. Ja. Mit dem er als Offizier von Auschwitz zu uns aufs Gut kam, mit einem Rucksack, also als ein sehr normaler und nicht SS-Mann. Ja. Nun sagen Sie bitte, er blieb auch, wissen Sie, ob er anlässlich Ihres Geburtstagsfestes auch über Nacht blieb oder der Feier, die nach dem Geburtstag stattfand? Es ist vermutlich, wird es der Fall gewesen sein, weil so eine Feier bestimmt nicht zu früh zu Ende gegangen ist. Ja. Und wissen Sie dann weiterhin, ob er vor Ihrer dieser Geburtstagsfeier schon einmal über Nacht geblieben war bei Ihnen? Soweit mir erinnerlich, nachdem wir im einem separaten Trakt, allerdings unter einem Dach, einen Raum für ihn hatten, ist er fast immer bei uns zur Nacht da geblieben. Es käme mir nur darauf an, zu wissen, wann das zum ersten Mal war. Das tut mir leid. Also ich meine, nach 20 Jahren das so präzise zu sagen, ist kaum möglich. Ja. Und können Sie sich darauf entsinnen, dass er, wie er zum ersten Mal zu der Besprechung des Geburtstags oder der Geburtstagsfeier bei Ihnen gewesen ist, ob er da auch über Nacht geblieben ist? Oder wissen Sie das heute nicht mehr? Tja, soweit mir erinnerlich, war bei dieser Besprechung auch die Familie Rump dabei. Ja, das ist ja auch anzunehmen, nicht? Denn Sie kannten ja den Dr. Capesius bis dahin nur ganz flüchtig. Es ist durchaus möglich, also ich hatte ihn ja besser gekannt aus Bukarest. Also für mich war er bereits ein bekannter Mensch. Ja. Aber das Empfinden, dass er auch früher, also vor diesem erstmaligen Besuch mit Rumps, schon bei uns war. Mhm. Können Sie sich noch entsinnen, dass er auch mit einer Kutsche gefahren kam? Kam weniger. Ich habe ihm aber bestimmt ein oder zweimal nach Auschwitz mit unserer Gutskutsche nach Hause transportiert. Mit Ihrer Kutsche nach Hause fahren lassen. Ja. Und vielleicht. Ja. Ich meine, aber ich glaube nicht, dass Rumps eine Kutsche hatten. Der Herr Dr. Capesus, glaube ich nicht, dass er je mit einer Kutsche aus Auschwitz zu uns gekommen ist. Aber Sie haben ihn schon mit einer Kutsche zurückfahren lassen. Und können Sie entsinnen, ob das auch gewesen ist an dem Tag der Besprechung, damals, als Sie Ihr Geburtstagsfeier vereinbart hatten, also im... Ich glaube, ja. Dass überhaupt damals, dass ich die ganze Gesellschaft damals nach Auschwitz mit Wagen zurückbringen ließ. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen, von Seiten der Staatsanwaltschaft? Herr Zeuge, wann sind Sie geboren? 7.06.08 in Sarajevo. Warum waren Sie nicht eingezogen während des Krieges oder waren Sie das? Ich bin als Umsiedler nach Deutschland gekommen, war in Weimar als Architekt tätig, und zwar bei den Gustloff-Werken, und hatte, nachdem ich ansuchte, im Reich zu verbleiben, also es ging entweder für uns Umsiedler nach dem Osten oder konnten wir im Altreich verbleiben, und nachdem eine Absage vom Ansiedlungsstab kam, musste ich nach dem Osten und habe mich dann schleunigst im Osten ansiedeln lassen. Ja. Sie sagten, dass Dr. Capesius Ihnen über die Zustände in dem zerbombten Berlin etwas erzählt habe. Ja, dass dort kurz vorher ein Angriff stattfand. Und er hat eben erzählt, wie fürchterlich verwüstet zum Teil Berlin war. Was hat er Ihnen über die Zustände in Auschwitz erzählt? Kaum etwas. Wir haben kaum über die Zustände etwas gesprochen. Wir waren erschüttert, wie wir jetzt nach dem Zusammenbruch Verschiedenes hörten. Sie wohnten 15 Kilometer weg von Auschwitz? Etwa, ja. Ja. Sie haben damals nichts davon gehört, dass dort vergast worden ist? Nein, eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Ja, es mag vielleicht komisch klingen, aber durch Herrn Capesius haben wir das nicht erfahren. Ja. Die Bevölkerung hat wohl, also meine Knechte und Mägde, etwas gemunkelt, aber wir haben das praktisch nicht als ernst aufgenommen. Sie haben das nicht als... Und Sie haben Nein, dass so etwas möglich wäre, hätten wir nicht angenommen. Und Sie haben den Herrn Dr. Capesius auch nie auf diese Gerüchte hin angesprochen? Nein. Hat er Ihnen irgendetwas erzählt über die Versorgung der Häftlinge mit Medikamenten, was ja seine Aufgabe dort war? Oder wussten Sie überhaupt nicht, ja, welche also Aufgabe er hatte? Ja, also zum Teil hat er mir schon seine Sorgen mitgeteilt, dass er sich Mühe geben musste, Medikamente von höherer Stelle herzubringen. Und ich bin ihm sogar auch dienlich gewesen, muss ich sagen, indem ich ihm oft Lebensmittel mit auf dem Weg nach Auschwitz gab. Für sich oder für die Häftlinge? Für die Häftlinge. Hat er das ausdrücklich gesagt, der Dr. Capesius? Nicht nur ausdrücklich gesagt, ich bin sogar Zeuge, weil ich einmal in der Apotheke im Lager Auschwitz war und konnte dort mit einem gewissen, ich glaube, Apotheker Strauch hat er geheißen. Einen deutschen Häftling? Ein deutscher Häftling, ja. Gesprochen und die Herren hatten nur das Beste vom Herrn Dr. Capesius gesagt. Ja. Kennen Sie einen Herrn Eisler? Eisler, jawohl. Ja. Ist es der Herr Eisler gewesen, der Sie auf die Frage, wann und wo Sie den Dr. Capesius kennengelernt haben, angesprochen hat? Nein. Wie kam es, dass Sie sich als Zeuge meldeten? Herr Eisler hatte uns wohl, nachdem Herr Dr. Capesius eingesperrt war, eines schönen Tages in München angerufen. Würden Sie damit einverstanden sein, wenn wir das Wort einsperren, als in Untersuchungshaft befindlich? Verzeihung, bitte, ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet, also in Untersuchungshaft. Ja, und dadurch erfuhren wir überhaupt, dass Herr Dr. Capesius in Untersuchungshaft war. Ja. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie gefragt wurden, ob Sie sich noch an spezielle Daten erinnern? Der Herr Eisler sagte mir, dass es von großer Interesse für den Herrn Dr. Capesius wäre, wenn ich die ganzen Vorgänge einmal schildern würde, was wir, die Berührung zwischen uns und Herrn Dr. Capesius in dieser Zeit war und wie alles vor sich gegangen ist. Auf das hin haben wir mit meiner Frau sorgsam wochenlang das Thema nicht nur diskutiert, sondern rekonstruiert und haben einen etwa, ich glaube, 6 Seiten langen Brief an Herrn Capesius gerichtet, den ich Herrn Eisler übergeben habe. Aha. Und Sie haben dort habe ich alles fixiert, was wir aus der Zeit Wissenswertes Und die Rekonstruktion dieser Zeit, die haben Sie zusammen mit Ihrer Frau Gemahlin? Jawohl, und zwar sogar auf einen Urlaub, weil wir sonst nie zusammenkamen, um das wirklich vernünftig, es war im Iran, denn die Sache schien mir viel zu ernst, als dass man das sagen wir übers Knie brechen könnte. In Meran? Ja. Dankeschön. War da der Herr Eisler verschiedentlich bei Ihnen? Einmal in der Bahnhofsgaststätte in München, dass wir uns sahen. Und er hatte mir damals die Lage des Herrn Dr. Capesius geschildert, dass er in Untersuchungshaft wäre. Auf das hin hatte ich mir vorgenommen, diesen Brief, den ausführlichen Brief an ihn zu schreiben. Es verging aber mindestens ein Jahr, bis wir so weit waren. Und wieso kam es dann, dass Sie diesen Brief dem Herrn Eisler übergeben konnten? Ich habe ihm den Brief gesendet, geschickt. Geschickt? Für Herrn Dr. Capesius. Also nicht übergeben, wie Sie vorhin sagten, sondern geschickt. Und wieso kam es zu dieser Verabredung im Münchner Hauptbahnhof? Durch einen telefonischen Anruf vom Herrn Eisler. Herr Rechtsanwalt-Ormond? Keine Frage. Herr Rechtsanwalt-Rabe? Herr Zeuge, haben Sie die Familie Rump anschließend informiert über die Inhaftierung von Herrn Dr. Capesius? Nein, weil wir die Anschrift nicht kannten. Ich kenne sie heute noch nicht. Hat Ihnen Herr Eisler erzählt, ob er das gemacht hat? Darauf kann ich eigentlich keine und kann mich nicht darauf entsinnen. Wussten Sie, dass für heute die Familie Rump geladen war? Nein. Haben Sie nicht gewusst. Sie haben gar keinen Kontakt mehr mit der Familie Rump? Nein, seit Auschwitz nicht mehr. Nie gesehen und nie gesprochen und nicht geschrieben. Herr Zeuge, haben Sie, als Sie die Apotheke in Auschwitz besuchten, dann anschließend noch eine Besichtigung des Lagers gemacht? Nein. Nicht? Wie oft waren Sie nur einmal? Ich war persönlich ein einziges Mal in der Apotheke. In der Apotheke? Im Lager. War das ein Gebäude, was außerhalb des Stacheldrahts war? Ich kann mich nicht mehr darauf entsinnen. Es muss nicht weit von der Pforte gewesen sein, aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr sagen, wo es lag. Wie lange waren Sie dort an diesem Tag? Es kann eine halbe Stunde gewesen sein, es kann eine Stunde gewesen sein. Und hatten Sie da einen Überblick, konnten Sie aus den Fenstern raussehen auf das Lager? Nein, soweit mir erinnerlich ist, nein. Aber jedenfalls, wie Sie dort zu dem Gebäude gingen, den Stacheldraht als solchen und das Tor haben Sie gesehen, ja? Also Stacheldraht sah man ja auch in der Stadt Auschwitz, denn das Lager, soweit mir erinnerlich, war zum Teil ja durch Stacheldraht begrenzt und hat er direkt an Auschwitz begrenzt. Herr Zeuge, eine Frage. Sie sagten, es wurde gerüchteweise auch von Ihren Angestellten davon gesprochen, dass vergast wurde in Auschwitz. Und da Sie doch nun einen so guten Bekannten hatten, der dort wirklich täglich tätig war, haben Sie da nicht ihn befragt über diese Gerüchte? Hör mal, wie ist denn das? Ich höre da werden massenweise Menschen umgebracht. Nein. Haben Sie aus einem einfachen Grund, weil wir es nicht annehmen konnten, dass so etwas Tatsache oder wahr gewesen wäre. Ja, aber Sie müssen bedenken, ich hatte polnische Knechte und Mägde, die mir das so etwa ich konnte mich ja kaum mit den Leuten verständigen, mal so hingeworfen haben. Also Das hatten wir zu jener Zeit nicht angenommen. Was meinen Sie das so wegwerfen, polnische Knechte? Hatten Sie das Gefühl, dass darauf gar nicht zu geben war, was Ihnen diese Leute sagten, oder was meinten Sie denn? Bitte, da möchte ich Folgendes sagen. Nein, da haben Sie mich vollkommen falsch verstanden. Ich habe mit meinen polnischen Knechten und Mägden in einem äußerst guten Verhältnis gelebt, in sehr gutem Verhältnis. Aber die Ausdrucksweise, ich kann nicht polnisch und die Leute konnten nicht deutsch. Ein Teil der älteren Knechte, die noch unter Österreich-Ungarn arbeiteten und beim Militär waren, die konnten etwas Deutsch. Also es war schon schwierig für mich, mich mit den Leuten zu unterhalten. Aha. Also Sie halten daran fest, Sie haben niemals Dr. Capesius nach Massenvergasung in Auschwitz gefragt? Nein. Danke. Herr Reusmann, Dr. Kaul, Herr Reusmann, Steinacker. Von Seiten der übrigen Herren Verteidiger, von Seiten der Angeklagten, Dr. Capesius, keine Frage mehr. Herr Zeuge, bitte schön. Sind mit Herrn Dr. Capesius auf dem Duzfuß oder Sie? Ja, das hatten wir anlässlich meines Geburtstages getan. Ja. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Jawohl. Dann haben Sie den Eid zu leisten. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Bitte ohne weiteres. Ja. Sie, seit wann kennen Sie den Dr. Capesius? Mein Mann zeigte ihn mir einmal in Bukarest. Da wurde ich ihm ganz kurz vorgestellt. Das muss im Jahre 37 oder 38, nein, 37 ungefähr oder 36 muss das gewesen sein. Ich weiß das ja nicht mehr genau. Da haben Sie ihn aber persönlich nicht kennengelernt? Nur ganz kurz. Haben Sie ihn gesprochen oder nein. Ist er Ihnen nur gezeigt worden? Nein, also ganz kurz gesprochen, ebenso seine Gattin. Aha, bei welcher Gelegenheit? Er hatte damals im selben Haus mit uns ein Appartement und mein Mann zeigt ihn als Kunden seiner Firma uns. Und erzählte mir, dass es ein sehr wohlhabender Mann wäre, respektive seine Frau sehr wohlhabend sei. Im selben Haus hatte er ein Appartement? Ja, also eine Eigentumswohnung. Wohnte er auch da? Ja, er wohnte da. Ja, und? Das war in Bukarest. Ja, und Sie wohnten auch in diesem Haus? Ja. Da haben Sie also zusammen gewohnt? In ja, einem Haus? Ja. Natürlich in einem so großen Haus. Ein großen Haus, aber immerhin. Kennt man sich ja nicht. Und wie lange wohnten Sie denn da zusammen? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Jedenfalls verzogen wir im Mai 38, verzogen wir nach Kronstadt. Ich habe ihn bloß einmal in dem Haus, das heißt vor dem Haus, kennengelernt und einmal nur gesehen. Das war ein Haus mit mehreren Treppenaufgängen ja. Und mehreren Aufzügen und er wohnte auf der anderen Seite dieses großen Blockes. Persönlich verkehrt mit ihm, also gesellschaftlich verkehrt mit ihm haben Sie nicht? Damals nicht. Nein. Nun, wann haben Sie ihn dann wiedergesehen? In Oberschlesien. In Oberschlesien und zwar wann? Soweit ich mich jetzt darauf erinnern kann, muss das Ende April oder ganz Anfang Mai 1944 gewesen sein. Ja, und wieso waren Sie damals in Oberschlesien? Mein Mann war doch als Buchenlanddeutscher, war er Umsiedler, also respektive die Buchenlanddeutschen wurden doch umgesiedelt im Jahre 1940. Ich weigerte mich zuerst und wir kamen dann im Jahre 1941 erst heraus. Und, ja. Und Ihr Mann war bis dahin wo? In Weimar. In Weimar. Ja, als Architekt. Nachdem wir aber im Buchenland ein Gut besaßen, bekamen wir in Oberschlesien zur Verwaltung auch ein Gut. Ja. Nun sind Sie also umgesiedelt worden Ende April. Wann sind Sie umgesiedelt worden, ja? Also unsere persönliche Umsiedlung aus Rumänien erfolgte im Juni 41. Im Juni 41 und zwar direkt schon nach diesem Gut in Prenzlau? Nein, nach Weimar. 1941 nach Weimar. Nach Weimar. Und wann sind Sie nach Breslau gekommen? Im November 1943. Im November 1943 nach Breslau. Ja. Ja. Und wann lernten Sie die Familie Stoffel kennen? Nein, das muss Die Familie, wie heißt die? Rumpf vielleicht. Rumpf, ja, kennen. Wir hatten ja in unserer Nähe keine Apotheke und mussten bis nach Auschwitz hereinfahren um Medikamente. Ja. Und wir hatten doch zu jener Zeit, war unser Sohn sehr klein, wir brauchten ein Medikament und kamen eben in diese Apotheke nach, in die Stadtapotheke nach Auschwitz. Mhm. Und also im Gespräch, da hörten wir sofort den Auslandsdeutschen. Mein Mann unterhielt sich mit ihm, da stellte sich heraus, dass Rump auch ein Buchenlanddeutscher war. Wann war denn das ungefähr, wie Sie da in die Apotheke kamen? Also das muss auch im Frühjahr 43 gewesen sein. Oder 44? 44. Ja. 44. Also sagen wir datummäßig, weiß ich nicht, das muss Anfang April gewesen sein. Oder Ende April, also. Jedenfalls erzählten die uns dann, dass ein Siebenbürger Apotheker in Auschwitz sei. Ja. Sind Sie an diesem Tag, wie Sie das erzählt bekommen haben, auch gleich mit dem Dr. Capesius zusammengetroffen? Nein, es ging dann an uns eine Einladung. Das weiß ich jetzt nur nicht, war es ein Samstag oder Sonntag, jedenfalls ein Wochenende, damit wir mal hereinkommen und uns da kennenlernen, respektive den Dr. Capesius ansehen, ob es derjenige ist, den wir aus Bukarest kannten. Ja. Wissen Sie noch, wann das Wochenende war? Sie sagten also vorhin, im Frühjahr 44, Anfang oder Ende April, hätten Ihnen diese Rumps ja erzählt, dass Dr. Capesius hier sei. Und also, wann war diese Einladung? Auf das Wochenende kann ich mich nicht erinnern. Es muss, aber also soweit ich mich zurückerinnern kann, Anfang Mai gewesen sein. Anfang Mai. Und da kamen Sie zu Rumps nach Auschwitz, ja? Und dort erneuerten Sie Ihre Bekanntschaft mit Dr. Capesius? Ja. Und dann verabredete man dann sofort, dass dann, man sich besuchen wolle? Dann sprach ich eine Einladung aus für die ganze Familie Rump, inklusive des Dr. Capesius. Ja. Sie mögen uns einmal besuchen. Ja, und zwar, was war da vorgesehen? Naja, also erstmal sahen wir so eine Kontaktaufnahme und sich näher kennenlernen und so weiter. Ja, nein, ich meine, welcher Termin war vorgesehen? Das muss Ende Mai oder Anfang Juni gewesen sein. Denn ich erinnere mich dann, mein Mann ist doch Anfang Juni geboren, dass wir dann an diesem Wochenende, also wir haben, weil wir ja sagen, wir keine Gelegenheit hatten, eines gesellschaftlichen Verkehrs und weil wir ja so einsam waren, so nahmen wir halt dann immer unsere Geburtstage und wieder Hochzeitstag waren und so weiter als Anlass eines kleinen Festes. Ja. Und da kam einmal die Familie Rump, inklusive des Dr. Capesius, aber in der Zwischenzeit war er mal verreist in Berlin. Moment, eins nach dem anderen. Also, soweit ich mich erinnern kann, bitte, ich kann das zunächst jetzt nicht mehr kamen die einmal. Wann, das möchte ich jetzt gerade gern wissen, wann die kamen. Das muss entweder das letzte Wochenende im Mai oder das erste Wochenende im Juni gewesen sein. Denn das Wochenende drauf haben wir dann den Geburtstag meines Mannes gefeiert. Das nächste Wochenende? Ja. Aha. Ich habe aber nicht mehr in Erinnerung, wie die in den Jahren eben die Daten liegen. Ja. War denn diese Einladung zu dem Geburtstag Ihres Mannes auf den Geburtstag selbst? Ja, also auf anlässlich des Geburtstags, ja. Ja, nicht aber anlässlich, sie waren vorher schon das Wochenende bei uns und kamen dann das Wochenende nachher. Nur weiß ich nicht, ob das Wochenende nachher Familie Rump auch noch einmal mitkam oder ob nur Dr. Capesius alleine kam. Das ist mir entfallen. Ja, also es wäre doch anzunehmen, dass Sie den Geburtstag dann zusammen gefeiert hätten mit der Familie Rump. Das kann ich nicht bestimmt sagen. Das können Sie nicht bestimmt sagen. Dass die aber ein Wochenende vorher Ja. Bei uns waren ja. alle, ja. also in einem größeren ja. Rahmen, das weiß ich bestimmt. Ob das Wochenende nachher dann, also wo wir dann den Geburtstag feierten, also der Geburtstag wurde an, vollzählig dabei war. Das der Geburtstag wurde an dem Tag gefeiert, an dem auch der Geburtstag war, also am 7. Juni. Nein, wenn das aufs Wochenende ja. genauso gefallen ist, andernfalls dann ja. am kommenden Wochenende. Ja. Also, es kann sich also um 3 Tage später handeln, nicht? Ja, also ich weiß nicht, kenne die Wochenenden oder sagen wir die Datums. Na, wir werden das feststellen. Nicht. Nun, bei diesem Geburtstagsfest oder bei dieser Geburtstagsfeier, da wissen Sie nicht, ob Rums auch dabei war. Nein, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Ich weiß aber, dass Sie vorher bei uns waren. Mhm. Es ist ja sehr schwer, nach 20 Jahren sich, sagen wir, so ganz genau zu erinnern. Ja. Nun sagen Sie bitte, wenn wir nun mal an dieses Wochenende vor dem Geburtstag denken, wissen Sie noch, auf welche Weise der Dr. Capestius da zu Ihnen gekommen ist? Also ich weiß nicht, ob er damals mit Rums zusammen mit dem Zug kam, denn das kamen sie auch manchmal, oder mit seinem, so, er hatte so ein Leichtmotorrad, so ein, ich weiß nicht, wie diese Dinge damals waren, also jedenfalls wie ein Fahrrad mit einem kleinen Motor dran. Ja. So kam er sehr oft zu uns. Und wie er zum ersten Mal bei Ihnen war, ist er da auch bei Ihnen über Nacht geblieben? Auf das kann ich mich nicht mehr erinnern, auf das erste Mal. Mhm. Auf das kann ich mich nicht erinnern. Er ist aber, also soweit ich mich ja im Großen Ganzen daran erinnere, ist er fast immer über Nacht geblieben. Nun sagen Sie bitte, wenn er zur Geburtstagsfeier da war, das wissen Sie genau. Ja. Dann war er noch einmal vor der Geburtstagsfeier bei Ihnen. Ja. Und das war das erste Mal, dass er bei Ihnen war. Also das weiß ich nicht genau, ob er vor der Familie Rump, ja. bevor Sie, sagen wir, im größeren Rahmen kamen, ob er alleine noch einmal kam, auf das kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Ich weiß nur, dass er in der Zwischenzeit einmal in Berlin war. Das weiß ich auch. Moment, Sie kommen immer mit Berlin. So weit bin ich noch gar nicht. Ich möchte zunächst einmal wissen, ob der Dr. Capestius vor der Geburtstagsfeier einmal oder mehrere Male bei Ihnen war. Und zwar haben Sie mir vorhin erzählt, Anfang oder Ende April 1944 wurde Ihnen erstmals von Rums erzählt, dass der Dr. Capestius in Auschwitz sei. Und daraufhin bekamen Sie eine Einladung zu Rums zum nächsten Wochenende. Und das sagten Sie, das müsste gewesen sein Anfang Mai. Und auf dieser Einladung, da hätten Sie ihrerseits eine Einladung ausgesprochen für Capestius und Rums, und zwar für Ende Mai oder Anfang Juni. So sagten Sie vorhin. Ja, ja, ja. Und das ja. stimmt auch? Das stimmt, das stimmt. Ja. Also kann doch der Dr. Capestius eigentlich erst Ende Mai oder Anfang Juni erstmals bei Ihnen gewesen sein? Also darauf kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern, ob er nicht schon einmal alleine vor dieser großen Einladung bei uns das war. Das wissen Sie nicht. Denn genau. einmal weiß ich, aber ich weiß es nicht, wann es war, kam er überraschend zu uns. Eben, da sahen wir ihn das erste Mal auf seinem leichten Motorrad kommen. Also da könnte es ja, also ich kann das jetzt, ich meine, nicht so genau sagen, ob das vielleicht vor, dass er mal vor der großen Einladung schon bei uns war. Nun hat er auch einmal einige Tage bei Ihnen gewohnt. Ja. Ja. Zumeist also im Sommer. Also ja. er kam doch dann, nachdem ja. Ja. wir uns jetzt dann wieder näher kamen, ja. da war er ja praktisch jedes Wochenende bei uns. Ja. Da blieb er immer über Nacht. Ja. Und ist er auch einige Tage einmal geblieben? Nicht nur einmal über Nacht, sondern dass er 2 oder 3 Tage bei Ihnen geblieben ist? Das muss nur vielleicht zu Weihnachten gewesen sein. Zu Weihnachten, ja. Sonst war es immer Samstag, Sonntag. Ja. Und waren Rums einmal bei Ihnen Übernachtet? Einige Tage, nein, einige Tage. Nein, nein. Nein, nicht zwei oder drei Tage. Nein, da kann ich mich nicht darauf erinnern. Können Sie sich nicht darauf erinnern, ja. Wissen Sie, ob der Dr. Capesius einmal mit der Kutsche vom Gut und zurück nach Auschwitz gefahren worden ist? Auf das kann ich mich nicht erinnern. Er wurde aber vom dem Bahnhof einige Mal mit der Kutsche abgeholt, weil die Kutsche fuhr praktisch schon jeden Samstag automatisch schon zum Zug. Ja. Aber ob er einmal direkt mit der Kutsche zurückgefahren wurde, auf das kann ich mich nicht erinnern. Das wissen Sie nicht. Nein. Nun, sagen Sie mal, ist es möglich, dass, wenn am 7. Juni der Geburtstag Ihres Mannes war, dass am 5. Juni der Dr. Capesius noch bei Ihnen gewesen ist? Zwei Tage vor dem Geburtstag. Ja, wenn das ein Wochenende war, ja. Ja. Ich kann mich nur als nach Wochenenden richten. Nach Datum kann ich Ihnen wirklich nichts sagen. Ja, es wird mir eben gesagt, dass der 7. Juni ein Donnerstag gewesen sein soll. Ja, dann muss der Geburtstag, also dann war der Geburtstag, dann war der 6. ein Mittwoch und der 5. ein Dienstag. Glauben Sie, dass er am 5. an einem Dienstag oder bis zum Dienstag bei Ihnen gewohnt hätte und dann mit einer Kutsche zurückgefahren worden ist, zwei Tage vor dem Geburtstag? Nein, das glaube ich nicht. Können Sie sich nicht darauf erinnern. Und nun haben Sie uns also wiederholt das Wort Berlin genannt. Was hat er Ihnen denn von Berlin erzählt? Zu mir nichts. Zu Ihnen nichts. Zu wem denn? Ich glaube, mit meinem Mann hat er ja öfter so über Sachen gesprochen. Sagte Sie nicht eben, er sei vorher in Berlin gewesen? Ja, ja, ja. Und wieso wissen Sie das? Weil er uns das schon einmal noch vorher gesagt hat, er muss nach Berlin fahren. Er hat vorher gesagt, er müsste nach Berlin. Ja, ja, ja. Hat er auch etwas erzählt, was er in Berlin gesehen hat oder wann er dort war? Oder wissen Sie überhaupt noch, wann er dort war? Angeklagter Hantel. Ja, soweit ich mich erinnern kann, muss das im Mai gewesen sein. Im Mai? Ja. Meinen Sie? Ja. Aber Sie wissen Näheres auch nicht? Nein, also jedenfalls war das bald nach unserer Bekanntschaft, wenn man das sagt. Noch eine Frage von Seiten des Gerichts? Bitte schön. Ja? Frau Zeugin, Sie hatten doch den Dr. Capesius in Bukarest kennengelernt, ja, in 30 Jahren. Ja. Sagen Sie, eventuell 36 oder 37. Ja, ja. Sie waren naturgemäß in Zivil. Bitte schön. Sie waren naturgemäß in Zivil. Ja, ja. Und als Sie ihn in Auschwitz bei Rumps zum ersten Mal wieder sahen, war er in Uniform. Ja, sicher. Und haben Sie ihn gleich wiedererkannt? Ich nicht, aber mein Mann. Ihr Mann hat ihn gleich wiedererkannt? Ja, ja. Und dann hätte ich noch gern gewusst... Denn mein Mann hat ihn ja in Bukarest öfter gesehen öfter und gesehen, besser gesehen. Ja. Sie hatten ihn nur einmal gesehen. Ich hatte ihn nur einmal gesehen. Aber für Ihren Mann war da durch die Uniform gar keine Schwierigkeit eingebracht. Nein. Er hat ihn sofort wiedererkannt. Hat ihn nicht. Mein Mann hat ein gutes Personengedächtnis. Mhm. Und dann eine andere Frage. Ihr Gut da in der Nähe von Auschwitz. Ihr Mann sagte vorhin 15 Kilometer von Auschwitz. Kann das stimmen? Ja, ja, das dürfte. Und welche Richtung war das? In Richtung Bielitz, Krakau oder nach Norden? Welche Strecke sind Sie mit dem Zug gefahren? In Richtung Bielitz. Richtung Bielitz war das? Ja, ja, ja. Aber Himmelsrichtung kann ich Ihnen nicht sagen. Also Richtung Bielitz. Ja. Ja, Dankeschön. Herr Staatsanwalt Küchler. Ist das, was Sie uns heute hier gesagt haben, Ihre eigene Erinnerung oder ist das eine Mischung aus dem, was Sie sich mit Ihrem Ehemann besprochen haben? Dass Nein, er Ihnen, das ist absolut meine eigene, das ist Ihre eigene mein eigenes Erinnern. Ich kann es auch nicht sagen, ich weiß ja auch nicht hundertprozentig, ob dieses eigene Erinnern jetzt wirklich, aber das schwebt mir so in Erinnerung. Herr Rechtsanwalt Ormond. Frau Zeugin, Sie wussten, dass Capesius SS-Führer und Apotheker im Konzentrationslager Auschwitz war. Haben Sie sich einmal über das, was in Auschwitz vorgeht, mit ihm unterhalten? Nein, ich nicht. Und was überhaupt in Auschwitz los war, wurde in unserem Haushalt nie besprochen und nie darüber, wenigstens in meiner Gegenwart nicht. Was Auschwitz bedeutet, hörte ich einmal von ganz anderer Seite von deutschen Umsiedlern. als wir einmal aus Weimar zu Besuch nach Oberschlesien in den Kreis Bilitz kamen, wie meinem Mann verschiedene Güter zur Auswahl gezeigt werden sollten. Dann nahm er mich einmal mit und da waren wir bei Deutschen da in den Kreis Bilitz einquartiert. Und da sprachen die einmal davon, dass Auschwitz ein Konzentrationslager ist. Wir hatten bei Weimar das Konzentrationslager Buchenwald und da waren aus unserem Lager, denn als Umsiedler haben wir ja sehr lange in einem Lager gelebt, auch welche, die sich gegen die Lagerverwaltung aufgelehnt haben im Konzentrationslager Buchenwald. Und wenn die dann von dort zurückkamen, da waren die so stillschweigend und so ablehnend, dass man sofort geahnt hat, was Konzentrationslager bedeutet. Und da hat man eigentlich, und dasselbe hörte ich dann eben, dass Auschwitz auch so ein Konzentrationslager ist. Und da hat man gar nicht viel danach fragen müssen. Da wussten wir schon von Buchenwald, was Auschwitz sein muss. Wie ich Sie vorhin fragte, Frau Zeugin, ob Sie sich unterhalten haben mit Capesius über Auschwitz, da sagten Sie, ich nicht. Wer denn? Ja, also das weiß ich nicht, inwieweit er sich mit meinem Mann darüber unterhalten hat. Sie müssen sich denken, auf einem großen Gutshof, wo so viel zu tun ist und in der, für mich das ein ganz neues Gebiet war, da habe ich so viel in der Küche und im Drum und Dran zu tun gehabt, dass ich nicht Zeit hatte, mich viel und sehr in Ruhe meinen vielen Gästen, die ich da immer hatte, zu widmen. Besonders am Wochenende, da haben wir immer so sehr viele Gäste gehabt, 14 bis 16 Personen zu Tisch. Da hat eine Hausfrau nicht Zeit gehabt, sich da zu unterhalten. Und ich bin überhaupt ablehnend gewesen gegen solche aufregende Unterhaltungen, weil wir so viel Aufregendes um uns herum mitgemacht haben und in Weimar auch die Bomben und nachher dann die Aufregung wegen den Partisanenüberfällen auf die Gutshöfe, dass ich immer froh war, wenn in meiner Nähe nichts Aufregendes gesprochen wurde. Frau Zeugin, Sie sagen, dass Sie oft 14 bis 16 Gäste, ich verstehe, übers Wochenende gehabt haben. Ja, ja. Können Sie sich denn dann mit solcher Bestimmtheit erinnern, wenn man eine so große Zahl Gäste hat, dass da nun regelmäßig auch Capesius bei Ihnen war? Ja, absolut, weil er ja zumeist schon am Samstag kam und er zuerst immer alleine. Die Nächsten, die kamen ja immer erst Sonntag früh. Und wann ist er denn wieder zurückgefahren? Er fuhr dann immer erst Sonntagabend zurück. Er kam also, das war also die eine Übernachtung gewöhnlich von Samstag auf Sonntag. Ja. Und dann als Landsmann freute ich mich ja speziell über ihn am meisten, weil Sie müssen denken, also ich war da weit und breit allein aus Siebenbürgen. Und wenn man einen Landsmann um sich hat und ab und zu mal auch in der Mundart ein Wort mit jemandem sprechen kann, wo man so weit in der Fremde ist, das vergisst man nicht. Ich habe keine weitere Frage. Danke sehr. Herr Richter-Waldraben. Frau Zeugin, haben Sie einmal von Ihren polnischen Angestellten etwas über das Konzentrationslager Auschwitz erfahren? Nein, nicht. Halten Sie an dieser Aussage fest, wenn ich Ihnen sage, dass Ihr Ehemann hier eben ausgesagt hat, dass die polnischen Angestellten, dass da Gerüchte umliefen, die ihm auch ab und zu mal zugetragen worden sind? Meinem Mann mögen Sie, ja, ich hatte meine Aufrecht. Meinem Mann mögen die wohl vielleicht was gesagt haben. Er kam ja doch mit den Kutschern und so weiter zusammen. Ich hatte ja nur mein weibliches Dienstpersonal um mich. Mhm. Und die haben nichts davon gesprochen. Mhm. Hat Ihr Mann Ihnen dann wiederum von den Gerüchten erzählt, die er von polnischen Angestellten gehört hat? Ja, andeutungsweise sprach er davon. Aber weil mein Mann weiß ja, dass ich habe schon von jeher einen Herzfehler gehabt und der ist ja in den letzten Jahren sehr schlecht gewesen. Ich war auch sehr um meine Zeit sehr schwer dran. und war auch gerade in Oberschlesien gesundheitlich sehr schlecht dran, habe immer sehr geschwollene Füße gehabt und man hat nicht gefunden, was mir eigentlich fehlt. Und ja, da hat mein Mann viel die Aufregungen und alles, was Hässliches war, von mir ferngehalten. Mhm. Waren Sie selbst einmal in Auschwitz im Konzentrationslager oder bei dem Konzentrationslager? Ja, ich war einige Mal. Meine Zähne da, wir hatten in dem nächstgelegenen Städtchen hatten wir einen kleinen Zahnarzt, einen polnischen. Da habe ich mir auch Zähne reparieren lassen, aber dadurch, dass ich dann immer diese geschwollenen Beine hatte und man nicht wusste, was mir eigentlich fehlt, da sagte einmal Dr. Capesius, ich solle in die Zahnbehandlung nach Auschwitz kommen, also in die Abteilung hin. Also er hatte mich mit dem respektive der leitende Zahnarzt, oder ich weiß nicht, was er damals war, der Dr. Schatz, sollte mich einmal ansehen und mir eine Röntgenaufnahme meiner Zähne machen. Da war ich einige Mal in Behandlung da und es wurden mir auch Zähne gezogen und ich bekam auch eine kleine Prothese dann dort. Das konnte mir alles der polnische Zahnarzt nicht machen. Und es scheint auch etwas genützt zu haben, denn meine geschwollenen Beine haben dann aufgehört, respektive es ist abgeflaut. Also ich war einige Mal da. Wie oft schätzen Sie etwa? Ja, ich kann Ihnen das nicht genau sagen. 4, 5 Mal. Es könnte vielleicht auch 6 Mal gewesen sein, ja, dass ich im Ganzen da war. Frau Zeugin, was Sie dort gesehen haben, hat Sie das nicht besonders aufgeregt? Die Häftlinge, die dort rumliefen, der Stacheldraht? Nein, also ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt anlässlich dieser Vorladung mich versucht, daran zu erinnern. Und ich habe auch im Fernsehen gesehen, wie sie jetzt dort waren. Also ich habe eigentlich von dem Eingang, wo ich hereingegangen bin, das war alles sehr schön. Es waren Blumen gepflanzt, es waren schöne, saubere Baracken. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, war die Zahnbehandlungsstation ein fester Bau oder und war die Zahnbehandlungsstation... Haben Sie den Stacheldraht gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Den sah ich schon, wenn ich mit der Kutsche gefahren kam. Ja, hat Sie das nicht beeindruckt, da diese ausladenden Betonpfeiler mit diesen riesigen Stacheldrahtansammlungen und den Drähten mit der Ladung, mit den geladenen Drähten, oder zumindest man konnte sehen, dass das elektrische Drähte waren, und den verhungerten Häftlingen dahinter? Na, Häftlinge habe ich keine gesehen. Sie haben überhaupt keine Häftlinge gesehen? Nein, nein. Danke, ich habe keine gesehen. Herr Rissmann, Dr. Kaun. Herr Rissmann, Stein. Aber darf ich auch etwas auch von mir aus sagen? Ja, bitte schön. Ich habe doch in der Apotheke beim Herrn Dr. Capesius viele Häftlinge gesehen. Also, da war doch der Dr. Straub, mein Mann nennt ihn Strauch, ich denke, er hat Straub geheißen. Da war noch ein Apotheker. War er aus Berlin oder hieß er Berliner? Das weiß ich nicht. Da war dann noch eine Junge, die war auch aus meiner Heimat. Es war ziemlich nahe meiner Heimatstadt. Evi nannte sie sich. Da war dann noch ein Ja, also junger das ganze Mann. Personal in der Apotheke und bei dem ja. Zahnarzt, das haben Sie gesehen. Ja. Und wollten Sie uns da noch etwas sagen? Ja, also denen sah man keine Häftlinge an. Ja. Sie waren gut genährt, gut gekleidet, immer sehr gute Dinge. Also ich habe kein ungünstiges Milieu gesehen, genau in der Zahnstation. Also da waren ja viele Sessel nebeneinander, waren auch viele Häftlingszahnärzte oder Helfer. Ich weiß jetzt nicht, was sie von Beruf eigentlich waren. Die sahen alle sehr gut aus ja. und haben da genauso mitgearbeitet, auch an mir. Es hat gar nicht mich persönlich der Dr. Schatz behandelt. Ich habe doch noch eine Frage, Herr Vorsitzender. Ja. Kennen Sie einen Herrn Eisler? Ja, er war einmal bei uns. Wann war er bei Ihnen? Ja. War das vielleicht vor 3, 4 Jahren? Mhm. War er da in der Wohnung? Wieder in der Wohnung. Ja, wie kam er denn dahin? Er hat eine Einladung auf die Jagd meinem Mann und meinem Sohn überbracht. Und mein Mann und mein Sohn sind dann auf die Jagd nach Österreich mit ihm gefahren. Aha. Und hatten Sie denn vorher den Herrn Eisler schon gekannt? Nein, ich nicht. Wer denn sonst? Mein Mann kannte ihn. Ihr Mann kannte ihn. Woher kannte ihn denn Ihr Mann? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Mann, der kennt so viele, die ich auch nicht kenne. Ist doch an für sich ungewöhnlich, dass ein Mensch zum ersten Mal in die Wohnung kommt, um eine Einladung zur Jagd zu überbringen. Da muss ich ihn doch vorher schon gekannt haben. Also, da weiß ich nun nicht, wie das Verwandtschaftsverhältnis ist. Wir haben Herrn Dr. Capesius im Jahre 51 einmal in Göppingen besucht. Und er kam dann mit einer Familie im Jahre 52 aus Göppingen zu uns. Ja. Ich glaube, das muss der Schwiegervater von Herrn Eisler sein. War ein Regierungsbaumeister, fällt ja ins Fach meines Mannes. Mhm. Mit der Familie war er auch bei wissen uns Sie, ob und wir Ihr waren sich, auch in Göppingen dort. Wissen Sie, ob Ihr Mann sich auch einmal getroffen hat mit dem Herrn Eisler im Münchner Hauptbahnhof? Nein, nein. Das wissen Sie nicht? Nein, da kann ich mich nicht darauf erinnern. Nicht so. In Ihrer Wohnung war er und hat die Einladung auf die Yacht überbracht. Ja, mein Sohn war zugegen. Mein Sohn ist doch der große Jäger. Und er brachte die also. War Ihr Mann da auch dabei? Ja, mein Mann war auch dabei. Und wann hat denn der Dr. Eisler zum ersten Mal gesprochen von diesen Erlebnissen in Auschwitz? Ja, in unserer Wohnung wurde damals nichts von Auschwitz gesprochen. Wie er die Einladung überbracht hat, nicht? Nein, wir sprachen wohl über Dr. Capesius. Dr. Capesius. Und da sagt er, ist nicht mehr in Göppingen. Ja, und, er sitzt in Untersuchungshaft. Ja, hat er damals schon gesagt? Ja. Hat er Ihnen damals auch schon gesagt, dass für den Dr. Capesius es interessant wäre zu wissen, was Sie noch wüssten über die Auschwitzer Zeit? Ja, da hat er einmal davon gesprochen, ob wir uns noch an manches erinnern können. Einmal? War er denn mehrmals in Ihrer Wohnung? Nein, nein, nein. Also das habe ich mich jetzt nur falsch ausgedrückt. Bei diesem einmal, er war nur einmal. Einmal war er in Ihrer Wohnung. Da hat er das gesagt. Und was hat er denn da zu Ihnen gesagt? Also, da kann ich mich mit dem besten Willen nicht erinnern, was er gesagt hat. Er sagte nur, weil wir fragen, wie es Capesius geht und weil er doch, wie gesagt, uns im 52er einmal mit der Familie, das war noch in unserer Heilbrunner Wohnung, hat er uns besucht. Und Eisler war in der Münchner, in der München-Grünwalder Wohnung bei uns. Und da sprachen wir so hin und her, wie es ihm geht, und da erzählte er, dass er in Untersuchungshaft ist. Ja. Und hat er da Sie aufgefordert, Ihnen einmal mitzuteilen, was Sie noch wüssten aus dieser Zeit? Oder nicht? Doch. Das hat mir mein Mann dann erzählt, dass es gut wäre, wenn man es vielleicht einmal versucht, schriftlich festzuhalten und sich zurückzuerinnern, was los war. Also ungefähr. Und daraufhin haben wir es gemeinsam mit meinem Mann einmal uns versucht, schriftlich niederzulegen. Wir haben wochenlang herumgeknobelt und nachgedacht und und was wollte denn nun der Herr Eisler im Einzelnen von Ihnen wissen? Gar nichts wissen. Nicht? Gar nichts wissen. Ja. Nein. Und warum wollten Sie das denn schriftlich niederlegen? Also das weiß ich wirklich nicht. Und wo ist denn das hingekommen? Müssen Sie meinen Mann darüber befragen, bitte. Und wo ist denn das hingekommen, was Sie schriftlich niedergelegt haben? Hat das mein Mann nicht dem Doktor, dem Herrn Eisler übergeben? Ja, und wie kam er dazu? Das weiß ich nicht, was mein Mann mit Herrn Eisler besprochen hat. Nicht. Nein. Ich sag, wie ich schon vorhin sagte, alle sagen mir was Aufregendes und so weiter. Ich bin nämlich das ganze Jahr 53 bin ich wegen meinem Herzen fast die ganze Zeit gelegen. Ja. Also wurde alles von mir ferngehalten, wenn irgendetwas Aufregendes war. Bitte, Herr Ressmann-Rabe. Frau Frau Zeugin, waren Ihr Mann und Ihr Sohn dann auch auf der Jagd bei Herrn Eisler? Ja, sie waren. Wie oft? Einmal, 5 Tage, glaube ich, waren es oder 6. Aha. Mit Herrn Eisler sind Sie hingefahren. Ja, dann habe ich eine letzte Frage. Waren Sie Ende April, Anfang Mai, war das das erste Mal, dass Sie, 44, war das das erste Mal, dass Sie in dieser Apotheke Rumpf waren? Ja, soweit ich mich erinnern kann, war das erste Mal, denn sonst hätten wir ja schon früher, also sonst hätte ja. respektive mein Mann schon früher gewusst, dass ein Landsmann von ihm die Apotheke da ja. hat. Wann ist denn Ihr Sohn geboren? Im 38. 38. Und Sie sagten, Sie sind November 43 ja. auf dieses Gut gekommen. Ja, ja. War das ein kalter Winter? Auf den Winter kann ich mich nicht erinnern. Mir ist nur der Winter 45 in Erinnerung Aha. geblieben. Haben Sie von November 43 bis Ende April, Anfang Mai 44 keine Medizin gebraucht? Also da bin ich etwas überfragt, da kann ich Ihnen nichts sagen. Ich habe immer so ein bisschen, soweit es ja zu der Zeit möglich war, so Vitamintabletten oder Kleinigkeiten bei mir gehabt und habe immer, sagen wir... Ja, Frau Zeugin, das ist klar. Ich frage Sie deshalb, Sie haben uns vorhin erklärt, dass Sie in die Apotheke mussten nach Auschwitz, weil Ihr Junge noch sehr relativ klein war und Sie doch viel Medizin brauchten. Ja. Nun ist es ja so, wenn man einen Menschen kennenlernt, das sind Daten, die einen und vielleicht die nächsten 2-3 Monate, das sind Daten, die einem besonders in Erinnerung bleiben, als neues Intervall in der Beziehung zwischen Menschen. Aber wenn Sie vielleicht schon im November oder Dezember in der Apotheke gewesen wären, was ja an sich nahelegt, der Mensch braucht Nein. immer mal Medizin, dann wäre das natürlich ein bisschen erstaunlich, dass Sie hier so präzis nun die Daten für April, Mai, Juni... Nein, also das stimmt absolut, absolut. Das ist hundertprozentig, dass wir damals das erste Mal in der Apotheke waren. Denn ich weiß nur nicht, hatten wir in Sator, das war unser nächstgelegenes Städtchen, hatten wir da auch eine Apotheke oder gab uns der Arzt, das war ein Dr. Weber, glaube ich, hieß er, auch ein Buchenlanddeutscher, also ein Bukowina-Deutscher, gab der uns da mal ab und zu ein Medikament, auf das kann ich mich nicht erinnern. Aber dass ich das erste Mal im April, Ende April oder Anfang April, also jedenfalls Frühjahr, in Auschwitz in der Apotheke war, das stimmt hundertprozentig. Auf das kann ich mich absolut hundertprozentig erinnern. Aha. Sagen Sie, Sie nannten eben den Namen Dr. Weber. Ja. Wo hatte der seine Praxis? In Sator. In das Sator? War nach der anderen Seite, also genau in entgegengesetzter Himmelsrichtung von Auschwitz, war Sator ein kleines Städtchen, das war 5 Kilometer von uns entfernt. Dort hatten wir ja, also gut, was das man... würde mir schon genügen. Ja. Könnte es sein, dass der auch in Auschwitz Dienst tat? Zusätzlich Nein. vielleicht? Nein, der war da so der Landarzt oder wie Kreisarzt oder wie man das da so nennt oder Aha. genannt hat. Nein, der war nur für Sator und die umliegenden Ortschaften. Ja, danke. Ich habe an dieser Zeugin keine Frage mehr. Ich bitte aber, sich nunmehr von Amts wegen zu überlegen, nachdem dieser Zeuge, der Ehemann, hier vereidigt worden ist, was Sie für Schlüsse aus der Tatsache ziehen, dass er hier einen Meineid geleistet hat, und bitte doch, das von Amts wegen zu prüfen, bevor ich irgendwelche Anträge stellen müsste. Wir wollen wieso einen ihm Meineid? Gegenüberstellen. Noch eine Frage? Anlassgemäß nach Herstellung. Ich habe eine Frage. Frau Zeugin, wann haben Sie die letzten Nachrichten von der Familie Rumpf bekommen? Familie Rump haben wir nicht mehr gesehen seit dem Herbst oder Winter 44. Wir sind im Januar 45, ungefähr am 18. Januar, weg von dort. Ich mit meinem Sohn, meiner Schwiegermutter. Mein Mann musste ja dort bleiben. Hat Ihnen Herr Eisler von der Familie Rump erzählt? Nein, hat er nicht erzählt. Kein Wort? Nein. Sie haben sich auch nicht erkundigt? Nein, haben wir uns nicht. Herr Vorsitzender, ich stelle den Antrag, anhand der genehmigten Tonbänder, dass die Aussage des Zeugen, der zweifellos die Unwahrheit unter Eid gesagt hat, protokollarisch aufzunehmen, anhand des Tonbandes, des genehmigten Tonbandes dieser Zeugin, die Abweichung bezüglich Eisler protokollarisch aufzunehmen. Sowie das Protokoll aufgenommen ist, werde ich meine weiteren Anträge stellen. Haben Sie mit meinem Mann ein Tonband aufgenommen? Darf ich das bitte auch einmal hören, was Sie da nennen? Sie haben das missverstanden. Das Gericht hat Ihre Aussage und die Aussage Ihres Mannes auf Tonband aufgenommen. Ja, aber ich möchte doch gerne wissen, wieso mein Mann da einen... Mein das werden Sie gleich ist, hören. Ich hätte... Haben Sie noch eine Frage? Ich habe keine Frage. So, dann ich wollte nur diesem Antrag widersprechen, weil er völlig unbegründet ist. Es mag sein, dass der Zeuge Stoffel die eine Begegnung mit Herrn Eisler... Ja, Moment, Herr Eisler, wir wollen hier jetzt kein Plädoyer halten. Bitte, sondern ich muss doch zu dem Antrag Stellung nehmen. Ja, zunächst möchte ich mal den Herrn Stoffel... Herr Vorsitzender, darf ich noch eine Frage an die Zeugin richten? Stoffel hören. Frau Zeugin, wann war es denn, als der Dr. Schatz Sie behandelte? Das muss im Herbst oder Spätsommer 1944 gewesen sein. Und wie lange hat das ungefähr gedauert, diese Behandlung? Die hat sich über längere Zeit hingezogen, weil ich nicht regelmäßig zur Behandlung kommen konnte und mir auch die schmerzhafte Behandlung nicht sehr zugesagt hat und ich nicht immer regelmäßig gefahren bin. Darf ich mich, bevor Sie diesen Zeugen jetzt vernehmen, dem Antrag von Herrn Kollegen Professor Kaul anschließen? Und zwar geht der Antrag ausdrücklich dahin, dass die Protokollierung gemäß § 183 GVG, da hier eine strafbare Handlung in der Sitzung eben gemacht wurde, dass diese Protokollierung sofort geschieht anhand des Tonbandes, da eine sinnvolle Überprüfung der Aussagen dieses Zeugen und die Gegenüberstellung nur dann konsequent durchgeführt werden kann, wenn das Gericht, da es hier besonders auf den Wortlaut ankommt, genau festgestellt hat, anhand des genehmigten Tonbandes, was dieser Zeuge gesagt hat und das, was das Gericht dann festgestellt hat, zu Protokoll genommen hat. Und ich bitte über diesen Antrag jetzt zu entscheiden. Ich entschuldige Sie, dass ich da hier darauf dringen muss, aber hier ist Inhalt des Antrages gerade die unmittelbar jetzt, die Entscheidung jetzt, und deswegen bitte ich um einen Gerichtsbeschluss. Also Herr Eichwald, Rabe, das Tonband läuft uns ja nicht fort. Wir können das ja jederzeit, falls das Gericht das Gedächtnis nicht mehr frisch genug hat, uns aufgrund des Tonbands überzeugen. Wir können auch nachher das Protokoll diktieren, aber zunächst möchte ich jetzt einmal das aufklären, was da hier für eine Differenz war, und zwar lag die Differenz darin... Herr Direktor, Verzeihung, bitte. Ja. Der materielle ich kann Sie nicht daran hindern, meinem Antrag nicht stattzugeben, aber ich bitte dann um einen Gerichtsbeschluss, denn der materielle Inhalt meines Antrags geht dahin, dass jetzt entschieden wird, und das ist nicht Rechthaberei, sondern ich glaube, in diesem Punkte wäre es sinnvoll, wenn wir das vorher täten. Ja. Wenn Sie das ablehnen wollen, dann bitte ich um einen Gerichtsbeschluss. Ja, aber über das Protokoll entscheidet lediglich der Vorsitzende, Herr Rahm, nicht? Über jede Maßnahme des Vorsitzenden entscheidet das Gericht. Würden Sie mir sagen, wo das steht? In der Prozessordnung. Ja, wo, bitte? Ich bin gern bereit, Ihnen den Paragrafen... Bitte schön. Ja. Ich bitte darum, mir ist er nämlich nicht bekannt. Ja, Herr Stoffel, was haben Sie uns vorhin gesagt, wo Sie den Herrn Eisler getroffen hätten? In der Bahnhofsgaststätte. Ja. Ich muss allerdings hinzufügen, dass es mir wirklich entgangen ist, dass er ein zweites Mal bei uns war. Und darf ich noch etwas hinzufügen? Also ein einziges Mal in unserer Wohnung war, sagen wir so. Das ist mir vorhin vollkommen entgangen. Darf ich noch etwas hinzufügen? Mein Mann, also das Gedächtnis meines Mannes, Mr. Prabh, bin normalerweise ich. Außer Geschäft kennt er nichts anderes. Bestimmung 273, auf die Sie sich selber beziehen, indem Sie sagen, was im Protokoll zu stehen hat, bestimmt der Vorsitzende. Ja. Diese Bestimmung, das 273 sagt, kommt es auf die Feststellung eines Vorgangs in der Hauptverhandlung des Wortlauts einer Aussage an, so hat der Vorsitzende die vollständige Niederschreibung anzuordnen. Das heißt, er hat das gleiche Recht im Rahmen seines Gesamtleitungsrechts der Verhandlung, wie das Recht, das vorne bei 243, 242 bezüglich des Fragerechts ihm konzidiert ist. Aber über alle Rechte, die dem Vorsitzenden zustehen, kann, wenn er sie nicht ausübt und wenn ein diesbezüglicher Antrag gestellt ist, muss das Gericht entscheiden. Und wo steht das? Das will ich ja gerade wissen, Herr Rechtsanwalt. Der 273 war mir wohl bekannt und deshalb habe ich auch gesagt, das Gericht, der Vorsitzende bestimmt über das Protokoll. Also ich werde das nachher noch in Ordnung bringen, aber jetzt möchte ich zunächst, was wollten Sie noch abschließend sagen, Frau Stoffel? Ich sagte nur, das ist leicht möglich, dass das meinem Mann entfallen ist, dass Herr Eisler einmal bei uns in der Wohnung war, weil er so alles privat alles vergisst sozusagen. Aber ist es, Herr Stoffel, ist es Ihnen auch entfallen, dass Sie einige Tage zusammen mit Herrn Eisler auf der Jagd waren? Na, absolut nicht. Das hätten Sie aber doch, das hätten Sie doch dann wohl vorhin erwähnen können. Das habe ich jetzt. Eben bin ich wieder drauf gekommen. Das ist Ihnen auch jetzt erst wieder eingefallen? Ja, tatsächlich. Aber etwas nur an diese, so ganz ja, aber an diese ganz flüchtige Begegnung im Bahnhofsrestaurant, da das hatten Sie sich doch... Das war mir deshalb so im Sinn geblieben, weil da die erste Besprechung wegen des Falles aber nicht die Gemeinde. Es ist eins nach dem anderen, Herr Staatsanwalt Vogel. Ist Ihre Frage beantwortet? Ist beantwortet. So. Was hatten Sie? Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Bestimmung des Paragraphen 238 Absatz 2 lenken? Wird ein oder halten Sie die Festlegung des Protokolls nicht eine Anordnung, die auf die Sachleitung der Gesamtverhandlung bezieht? Wird ein auf die Sachleitung bezüglicher Anordnung des Vorsitzenden als unzulässig beanstandet? Das ist das, was ich bzw. der Kollege Rabe getan hat, nämlich nicht die sofortige Protokollierung, die wir beantragt haben. So entscheidet das Gericht. So in 238 Absatz 2, letzter Satz. Ja, Rechtsanwalt, das Protokoll wird unterschrieben von dem Vorsitzenden und dem Urkundsbeamten. Die Fragerecht der Geschäftsstellen. Und ist kein Fragerecht nicht. Fragerecht, das unterliegt der Beschlussfassung des Gerichts. Sie meinen, dass ein Protokoll, dass der Vorsitzende nicht eine Anordnung ist, die auf die Sachleitung bezogen hat? Eben nicht. Eben ja. Ihre Meinung? Ach. Also, das Gericht wird jetzt, ist schon mehrfach entschieden worden, das Gericht wird jetzt... Darf ich um die Entscheidungen bitten, Herr Direktor? Und dann darf ich bitten... Das müssen Sie selbst raussuchen. Meine Herren, keine persönlichen Unterhaltungen. Ich führe keine persönliche Unterhaltung mit dem Herrn. Ja. Darf ich Sie bitten, mir die Entscheidung anzugeben, auf die Sie sich beziehen? Ich finde sie nicht. Und darf ich bitten, auf 5 Minuten zu unterbrechen, damit wir uns über diese Rechtslage unter völlig eine eindeutige Klarheit schaffen können. Ja, nicht nur um 5 Minuten, sondern sogar um 20 Minuten. Nein. Bis um 10:30 wird eine Pause eingelegt. Bitte schön. Davor würde ich keine Frage an Herrn Stoffel richten. Herr Stoffel, Sie haben uns diese kurze Zusammenkunft im Bahnhof mit Herrn Eisler vorhin geschildert. Lag diese Zusammenkunft vor dem Yachtausflug, vor dem Besuch des Herrn Eisler bei Ihnen in der Wohnung? Ja. Und war das die Zusammenkunft, in der Sie ganz konkret auf Herrn Campesius angesprochen wurden? In der Bahnhof. In der Bahnhofswirtschaft. Sehr richtig. Und als Eisler Sie besuchte, unsere Yacht einlud, hatten Sie da Ihren 6 Seiten langen Bericht, den Sie noch lange nicht, noch nicht gemacht haben? Ja. Dankeschön. Das Gericht wird jetzt eine Pause einlegen bis um 10:30. Doch, den hatten wir. Nach dieser Pause werden wir zur Verlesung des Protokolls von der Ortsbesichtigung nicht miteinander reden. Jetzt bin ich dran, nicht? Nein, eben rede ich. Sie sollen jetzt nicht reden. Nach Beendigung der Pause werden wir das Protokoll über die Ortsbesichtigung in Auschwitz verlesen und weitere Zeugen können wir heute nicht mehr vernehmen, weil keine mehr gekommen sind. Also wir werden dann vermutlich den Termin bis zum Mittag beenden. Jetzt treten wir in die Pause ein. Dass Herr Eisler, meinen Sohn und mich zu einer Jagd eingeladen hatten. Wir sind, das heißt mein Sohn und ich, allein zu der Jagd gefahren mit dem Schwiegervater meines Sohnes. Im Gasthaus hat uns dann Herr Eisler dem zuständigen Forstbeamten übergeben, worauf wir Herrn Eisler während der nächsten 5 Tage nicht mehr gesehen haben. Seit dieser Zeit habe ich Herrn Eisler überhaupt nicht mehr gesehen. So, das wollten Sie noch hinzusetzen. Ist das richtig gewesen? Vorgelesen und genehmigt. Sie wollten? Ja. Eine Frage, Herr Stoffel. Hatte Herr Eisler zu dieser Zeit des Yachtausflugs bereits von Ihnen den Bericht bekommen, den Sie ihm zugesagt hatten? Bitte, ich habe mich bemüht, die ganze Zeit dieses Datum zu rekonstruieren. Ich weiß es nicht. Es ist aber leicht zu rekonstruieren, denn sowohl der Herr Forstmeister Thome als auch mein Sohn, die werden ein besseres Gedächtnis haben als ich, können genau den Zeitpunkt angeben, wann wir dort waren. Und der Brief, der muss ja auch an Herrn Eisler gekommen sein. Also es muss zu rekonstruieren sein. Ich bitte mich zu entschuldigen, wenn ich Folgendes noch dazu sage, was mein Gedächtnis anbelangt. Ich habe mich hier im Reich, also in der Bundesrepublik, sehr schwer getan und habe noch einmal mit 44 Jahren zu studieren angefangen und habe mit 47 Jahren mein Diplom Fachrichtung Architektur an der Technischen Hochschule gemacht. Ich bin etwas überanstrengt und das mag sein, dass mir manchmal Gedankenfehler und Gedächtnisfehler unterlaufen. Herr Staatsanwalt-Küchler, wollten Sie... Stoffel, wo war denn diese Jagd in Österreich? In der Nähe welcher Ortschaft? Beim besten Willen, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Und wissen Sie, auch das ist zu rekonstruieren. Ja, ja, sicher, nur gut. Ich wollte es ja von Ihnen wissen. Und wem gehört diese Jagd? Die hatte den Herrn, also der Pächter war der Herr Dr. Capesius, hat es geheißen. Mhm. Ja. Der Pächter sei Dr. Capesius, nicht der Herr Eisler. Bitte, da war auch nicht richtig herauszubekommen. Ich habe auch nicht danach gefragt, weil ich ein nebensächlicher Mann dabei war. Ja. Mein Sohn hatte eben unbedingt, er wollte einmal eine größere Jagd genießen, aber kurz vorher hat er seinen Jagdschein gemacht. Und ich kann es wirklich nicht. Herr Vorsitzender, ich bitte noch zu protokollieren, dass der Zeuge gesagt hat, es habe gehießen, dass die Jagd von Herrn Dr. Capesius gepachtet gewesen sei. Auf Befragen des Staatsanwalts Küchler erklärte der Zeuge, es hieß damals, dass die Yacht Herrn Dr. Capesius gehöre. Genaues habe ich jedoch nicht, von Dr. Capesius gepachtet sei. Genaues konnte ich damals jedoch nicht feststellen. Insbesondere weiß ich nicht, ob sie Herrn Dr. Capesius oder Herrn Eisler gehörte, beziehungsweise von ihm gepachtet war. Ihre Ehefrau hat uns gesagt, dass sie in der Zahnstation bei dem Konzentrationslager Auschwitz behandelt worden sei. Über einen längeren Zeitraum hin sei ihr dort eine Brücke gemacht worden. Können Sie sich daran erinnern? Wissen Sie, was das für eine Brücke war? Eine Prothese. War das eine Goldprothese? Nein. War keine Goldprothese. Haben Sie selbst auch in irgendeinem Zusammenhang dort Dinge erledigt in Auschwitz? Ich glaube, ich war einmal bei einer Plombeer. Bitte? Ich glaube, mir wurde einmal eine Plombeer eingesetzt. In der Zahnstation? Ja. Wollen Sie bitte das noch vorlesen, was wir noch diktiert haben? Und an wen haben Sie das bezahlt damals? Können Sie sich daran noch erinnern? Nein. Zieht sich meine Kenntnis. Ist das umsonst gemacht worden? Das kann ich auch jetzt nicht sagen. Ich darauf hinweisen, der Zeuge hatte gesagt, unter Eid, er war nur einmal in Auschwitz in der Apotheke. Ja. Jetzt hören wir bereits, dass er sich eine Blombe, also offenbar ein zweites Mal, auch da gewesen ist. Nein, ich war nur ein einziges Mal in Auschwitz im Lager. Kein zweites Mal. Also das war, was Sie uns vorhin erzählten, anlässlich der Zahnbehandlung? Nein, ich kann mich nicht entsinnen, hundertprozentig, ob ich mir eine Kleinigkeit habe machen lassen. Ich weiß, was ich hundertprozentig weiß, in der Apotheke selbst war ich. Mehr kann ich nicht sagen, aber es ist ja auch unwesentlich, ob ich an demselben Tag auch noch einmal in drüben war. Ja, also ob das unwesentlich ist oder nicht. Also entschuldigen Sie mir, aber ja, ich weiß es wirklich nicht. Also wollen Sie sagen, es kann sein, dass Sie auch ein zweites Mal noch... Nein, das auf keinen Fall. Nein, das war ich. Ja, dann war muss nur doch am selben Tag gewesen sein. Sehr richtig, wenn. So. Weiter. Haben wir alles vorgelesen? Nein. Dann bitte schön, lesen Sie das noch vor. Auf Frage von Staatsanwalt Kügler erklärte der Zeuge, es hieß damals, dass die Yacht von Herrn Dr. Capesius gepachtet sei. Genaueres konnte ich jedoch damals nicht feststellen. Insbesondere weiß ich nicht, ob sie Herrn Dr. Capesius oder Herrn Eisler gehört bzw. von ihm gepachtet war. Ja. Ist das richtig gewesen? Ja. Vorgelesen, genehmigt und genehmigt. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Wieso wussten Sie denn überhaupt, dass der Dr. Capesius oder der Herr Eisler eine Yacht hatten? Vermutlich vom Herrn Eisler. Ja. Ich sage deshalb vermutlich, weil ich sonst es von niemand anderem erfahren konnte. Ja, es ist vielleicht nicht uninteressant zu wissen, ob Ihnen der Herr Eisler einen solchen Yachtbesuch angeboten hat oder ob Sie bereits wussten, dass er eine Yacht hatte und Ihrerseits mit einem solchen Ansinnen an den Herrn Eisler herangetreten wären. Herr Direktor, die treibende Kraft dieser Zusammenkunft war mein Sohn. Und kannte denn Ihr Sohn den Herrn Eisler überhaupt? Nein, vorher überhaupt nicht. Wenn er ihn nicht kannte? Ich habe ihm nur erzählt, demnach scheint es so zu sein, dass mir bei der ersten Begegnung der Herr Eisler von einer Yacht erzählt hat. Ich meine, das ergibt sich aus dem Ganzen. Das glaubte ich nämlich auch daraus. Ja, es ist durchaus der Fall. Es sei denn, dass telefonisch ein andermal zur Sprache kam. Ich kann es jetzt nicht mehr... Herr Zeuge, wollen Sie das, was Sie uns... Herr Vorsitzender, ja. Nach dieser Schilderung möchte ich doch den Zeugen noch mal fragen. War es vielleicht so, dass die Erzählung von der Jagd und die Möglichkeit, dort einige Tage lang auf Jagd zu gehen, in Zusammenhang gebracht wurde von Herrn Eisler mit der Bitte an Sie, für Herrn Dr. Capesius irgendeine Bescheinigung dazu verfassen? Auf keinen Fall. Da hätte ich mich nie dazu gegeben, denn das wäre praktisch. Also in dem Punkt, glauben Sie, sei Ihr Gedächtnis ganz zuverlässig? Hundertprozentig, denn ich persönlich hatte kein Interesse an der Jagd. Nachträglich nach dem Gespräch hat nur mein Sohn Interesse gehabt, zur Jagd zu gehen. Naja, aber Herr Eisler muss doch als erster von der Jagd erzählt haben, wenn Sie kein Jäger... Er konnte nie ahnen, dass ich überhaupt ein Interesse an einer Jagd habe. Eben. Oder es wird wahrscheinlich im Laufe des Gespräches... Eben, wenn Sie kein Jäger sind und nicht von sich aus das Thema Jagd angeschnitten haben, dann muss es doch von Herrn Eisler als Ersten gebracht worden sein. Ja, aber vermutlich. In welchem Zusammenhang und in welcher Form, das wissen Sie nicht mehr. Nein. Wusste der Herr Dr. Capesius, dass Sie Jäger sind? Sind Sie zusammen in Auschwitz auf die Jagd gegangen? Also in Pschetzischau hatte ich nur Tagesjagdscheine, weil ich selbst keinen Jagdschein besaß. Ja. Wusste der Dr. Capesius? Dass ich kein Jäger war. Ja. Wahrscheinlich. Denn ja, was verstehen Sie unter einem Tagesjagdschein? Weil jeder einzelne Gutsbesitzer, der ein Gut von einer gewissen Größe besaß, ja auch selbst die Jagd ausüben konnte, allerdings nur mit einem sogenannten Jahresjagdschein bis zur Prüfung, Jägerprüfung, die ich zu der damaligen Zeit nicht hatte. Und Sie haben auch nicht gejagt dort? Doch, ich habe aufgrund eines Tagesjagdscheins, der wurde immer auf, ich glaube, 4 Tage ausgegeben, immer jagen können. Haben Sie zusammen mit Dr. Capesius gejagt? Jawohl. Dort? Ja. Der wusste also, dass Sie Jäger sind? Ja, also Jäger ist Fieger, etwas übertrieben. Ja. Noch eine Sachfrage, Herr Vorsitzender. Bitte schön. Ich hätte noch eine Frage an den Zeugen. Ja. Herr Zeuge, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, dann haben Sie uns bisher von dreimaligen Kontakt erzählt mit dem Herrn Eisler. Zuerst hat er bei Ihnen angerufen, dann haben Sie ihn einmal auf dem Bahnhof getroffen und dann, nein, viermalig sogar, dann war er bei Ihnen in der Wohnung und dann haben Sie ihn kurz auf der Jagd dort gesehen, wie Sie sagen. Nun, wie lang war denn das Gespräch auf dem Bahnhof? Wie lang haben Sie sich da unterhalten mit dem Herrn Eisler? War das ein stundenlanges Gespräch oder war es ein kurzes Treffen? Tja, also... Es kann eine halbe Stunde gedauert haben, es kann eine Viertel, es kann drei Viertel. Er war, soweit ich mich jetzt sehen Sie, jetzt erinnere ich mich, er war auf der Reise zur Jagd nach Österreich. Denn ich entsinne mich, wo sein Wagen stand und ich die Jagdausrüstung sah. Und dann kam es heraus, dass er nach Österreich zur Jagd fuhr. Herr Zeuge, wollen Sie ausschließen, dass zwischen diesem Gespräch auf dem Bahnhof und Ihrem Anruf bei Eisler wegen der Jagd, dass sich da doch noch weitere Unterhaltungen zwischen Ihnen und Eisler abgespielt haben, beziehungsweise weitere Treffen? Telefonisch oder persönlich oder dass Sie geschrieben haben? Also eins muss ich sagen, persönlich bestimmt nicht. Aber jetzt beginne ich selbst Angst vor mir zu haben, irgendetwas anderes zu behaupten. Also persönlich habe ich ihn nicht mehr getroffen und nicht gesehen. Haben Sie telefoniert öfters? Öfters, ich glaube auch wahrscheinlich gar nicht. Aber ich fürchte mich jetzt irgendetwas zu sagen, weil ich Hemmungen habe. Ja, das kann ich verstehen, Herr Zeuge. Herr Zeuge, was gab Ihnen aber den Mut, zu einem Mann, den Sie so gut wie gar nicht kannten, mit dem Sie ein kurzes Telefongespräch geführt hatten und eine knappe Unterhaltung in einer Bahnhofswirtschaft, nun plötzlich sich an diesen Mann zu wenden und ihn zu bitten, ob Sie nicht mal auf seine Jagd gehen könnten. Ich frage das deshalb, denn ich könnte mir vorstellen, dass der Kontakt eben doch nach dem Treffen auf dem Bahnhof vertieft worden ist in anderen Unterhaltungen, denn sonst hat ein Mensch doch nicht den Mut, plötzlich gleich zu fragen, ob man mal bei ihm jagen dürfte. Nein, also ich habe ihn selbst für mich nie angegangen, um jagen zu können, sondern nur im Auftrage meines Sohnes, dem ich diesen Gefallen getan habe. Haben Sie ihn angegangen? Ja. Ja, und wie waren Sie denn schon so vertraut, dass Sie sich das erlauben konnten? Also Ihre Frage, ich meine, muss man da vertraut sein mit einem Menschen, wenn man für einen Dritten etwas anfragt? Oder ja, der Dritte war ja Ihr Sohn, nicht wahr? Ja, eben. Also ich meine, ich hatte da gar keine Hemmung, für meinen Sohn mal zu fragen, ob das möglich wäre. Aha, danke schön. Herr Zeuge, wollen Sie das, was Sie uns nach Ihrer Beeidigung gesagt haben, versichern unter Bezugnahme auf den von Ihnen geleisteten Eid? Jawohl. Ja. Der Zeuge versichert die Richtigkeit des von ihm gemachten weiteren Aussage unter Bezugnahme auf den von Ihnen bereits geleisteten Eid. Vorsitzender, ich hätte noch eine Frage an Dr. Capesius. Ja, wir wollen erstmal den Zeugen entlassen. Ja. Sind gegen die Entlassung des Zeugen Einwendungen zu erheben? Nein, der Zeuge wird dann... Ich weiß nicht, Herr Vorsitzender, haben Sie keine Bedenken, diesen, zwar als Zeugen ihn zu entlassen, aber aus 183 Satz 2 GVG... Beabsichtigen Sie da momentan keine Konsequenz? Nein, nein. Ich überlasse das der Staatsanwaltschaft. Ja, das ist richtig. Ja. Gegen die Entlassung des Zeugen werden keine Einwendungen erhoben. Der Zeuge wird im allseitigen Einverständnis sämtlicher Prozessbeteiligten entlassen. Sie können gehen und die Frau haben wir noch nicht bei. Nein. Ja. Die Frau Stoffel müsste dann noch mal vortreten. Bitte schön, ja. Frau Zeugin, wie vorhin hier die Pause begonnen hat bei Ihrer Vernehmung, haben Sie sich anschließend mit Herrn Rechtsanwalt Steinacker unterhalten? Ja. Ist Herr Rechtsanwalt Steinacker unmittelbar, nachdem Sie sich von Ihrem Zeugenstuhl erhoben haben, auf Sie zugegangen und hat Sie beiseite genommen? Nein, ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, dass etwas richtig zu stellen ist, was meinem Mann entfallen war. Und die Frage, die er dem Herrn, ich weiß nicht, die letzte Frage, die an ihn gestellt wurde, hatte er unabsichtlich nicht ganz richtig beantwortet. Mein Mann, der befasst sich nicht mit Privatsachen und das entfällt ihm alles. Und zeitlich bringt er die Sachen durcheinander. Und da sagte ich nur dem Herrn Rechtsanwalt, das müsste noch richtig gestellt werden, weil das ja praktisch für seinen Klienten ja auch wichtig ist. Oder, wie lange haben Sie sich etwa mit Herrn Rechtsanwalt Steinacker? Nur bis zur Türe, weil ich daraufhin gesagt hatte, es ist besser, wenn wir nicht zusammengehen. Das haben Sie gesagt? Ja. Haben Sie gehört, Sie sich, ich habe es übrigens gesehen, dass Herr Steinacker sich an Sie gewandt hat, aber schön, nehmen wir es so, wie Sie es... Nein, ich habe mich an gut. ihn gewandt. Haben Sie gehört, dass ich hier von meinem Platz aus laut zu Herrn Kollegen Steinacker hinübergerufen hatte? Es ginge nicht, dass er sich jetzt mit Ihnen unterhalten würde, da Ihre Vernehmung noch nicht abgeschlossen ist. Ja, und daraufhin habe ich ihm auch eben das gesagt. Es ist besser, wenn wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich wollte kein Missfallen hier erregen und ich weiß ja nicht, ob Sie ihm das gerade gesagt haben. Ich wollte Sie nicht kränken. Mhm. Herr Vorsitzender, ich finde es doch bei dieser außerordentlich gespannten Situation, die hier bei der Gegenüberstellung dieser beiden Zeugen eben hier herrschte und doch bei den sehr kontroversen Aussagen, die diese Zeugen hier gemacht haben, ein ganz außergewöhnliches Ereignis, dass sich der Herr Verteidiger sofort im Anschluss an die Unterbrechung mit dieser Zeugin unterhalten hat. Und ich bitte Sie, dies zur, und zwar zur Unterstreichung der Unglaubwürdigkeit dieser Zeugin gemäß diesem Vorgang, dass sich der Verteidiger mit der Zeugin unterhalten hat, gemäß 273 Absatz 3 als wichtiges Ereignis zu Protokoll zu nehmen. Erstens ist das in einer Pause passiert. Eben, das wollte ich gerade sagen. Ich habe davon keine Kenntnis genommen. Und zweitens einmal ist es ja wohl keine strafbare Handlung, die ja hier begangen worden ist. Ich habe mich ja auch nicht auf 183, sondern ich habe mich auf 273 Absatz 3 bezogen. Und das, was Sie haben doch eben davon Kenntnis genommen, Herr Vorsitzender, von dem, was diese Zeugin gesagt hat. Die hat das, ich bitte doch nur, dass protokolliert wird, was diese Zeugin, ich halte das für eine wichtige Aussage. Also an und für sich, Herr Rechtsanwalt Trabe, wäre es nicht erforderlich, das zu protokollieren, aber damit wir jetzt die lange Diskussion abkürzen. Ich bin sogar damit einverstanden. Ja, das ist sehr nett. Also schreiben Sie noch ins Protokoll hinein. Die Zeugin erklärte auf Befragen des Rechtsanwalt Trabe, es ist richtig, dass ich nach Beginn der Pause den Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius, Rechtsanwalt Steinacker, angesprochen habe, um ihm mitzuteilen, dass ein Teil der Aussage meines Mannes richtig also gestellt werden müsse. Nicht ein Teil, bloß die letzte Frage, die der Herr Richter... Oder dass eine Antwort meines Mannes auf die Frage des Ergänzungsrichters richtig gestellt werden müsse. Was anders formuliert werden, das Wort angesprochen, ich stand daneben, ich würde sagen, angeschrien. Wer hat wen angeschrien? Aber hat Herrn Steinacker angeschrien. Nein, eben bin ich ja gerade bei der Zeugin, nicht Herr Rechtsanwalt. Das ist Ihnen nicht. Meine Herren, ich bitte nicht zu lachen. Also, wollen Sie bitte mal vorlesen, was ich jetzt zitiert habe. Der Zeuge erklärte auf Befragen des Rechtsanwalts Rabe. Die Zeugin. Die Zeugin. Es ist richtig, dass ich nach Beginn der Pause dem Verteidiger des Angeklagten Dr. Capesius, Herrn Rechtsanwalt Steinacker, angesprochen habe, um ihm mitzuteilen, dass eine Antwort meines Mannes auf die Frage des Ergänzungsrichters richtiggestellt werden muss. Ja. Auf einen Zwischenruf des Rechtsanwalts Rabe habe ich es für richtig gehalten, dem Rechtsanwalt Steinacker zu sagen, es sei wohl besser, wenn wir uns nicht weiter miteinander unterhalten würden und habe mich deshalb von ihm getrennt. Wollen Sie das bitte noch protokollieren? Noch vorlesen. Auf einen Zwischenruf des Rechtsanwalts Rabe habe ich es für richtig gehalten, dem Herrn Rechtsanwalt Steinacker zu sagen, es sei wohl besser, wenn wir uns nicht weiter unterhalten würden und habe mich deshalb von ihm getrennt. Ja. Und was war denn nun richtig zu stellen, Ihrer Meinung nach? Den Brief, den mein Mann geschrieben hat, hat er vor dem Zeitpunkt geschrieben, wo er auf die Jagd fuhr. Und da hat er das verwechselt und nahm an, er hätte ihn in dem Sommer, wir schrieben den nämlich in einem Urlaub, haben wir den zusammengeschrieben. Ja, das sagt er ja schon. Ja, Und da hat er da, sich wahrscheinlich so erinnern können, dass wir uns im Sommerurlaub zusammengestellt haben. Aber wir hatten ihn in unserem Osterurlaub zusammengestellt. Folglich war das vor dem Zeitpunkt, wo Herr Eisler uns daheim besuchte. Aber das dürfen Sie meinem Mann nicht für übel nehmen. Für Zeiten und Daten und so weiter geht ihm jedes Gefühl ab. Und andere Fragen sind nicht mehr zu stellen. Herr Reichsmann. Eine grundsätzliche Frage zwar nicht, aber eine Erklärung abzugeben. Ich glaube, das ist das pflichtgemäße Ermessen jedes Verteidigers, wann und bei welcher Gelegenheit er mit einem Zeugen aber spricht. Herr Rechtsanwalt, ich bitte Sie, wir sind eben bei der Vernehmung der Zeugen. Ja, aber das muss Sie, doch mal ich habe gefragt, werden. Ob Sie Fragen zu stellen hätten. Erklärungen darf der Angeklagte noch abgeben. Ich wollte das aber der Verteidiger darf nur Fragen stellen. Ja? Noch eine Frage zu stellen. Frau Zeugin, können Sie uns sagen, wo die Jagd war? Das hat Herr Staatsanwalt bereits gefragt. Er hat den Zeugen gefragt, den Ehemann, der wusste es nicht mehr, aber er hat ja anscheinend ein schlechtes Gedächtnis. Die Jagd, auf der mein Mann war. Ganz richtig. Und Ihr Sohn, nicht? Ja. Im Österreichischen, aber wo? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nun, wenn Sie es wissen wollen, kann es uns vielleicht der Dr. Capetius sagen. Ja, das war die Frage, kann die jetzt gestellt werden. Wo war denn diese Jagd? Das ist kein Geheimnis. Das steht auch in den Akten. Ich habe Sie nicht gefragt, ob das ein Geheimnis ist, sondern bei wo die Jagd war. Selztal. Bei Selztal und gehört dem Stift Admont. Ist die Frage beantwortet? Der Wald. In welcher Gemeinde? Ich habe Selztal gesagt, es ist nicht in der Gemeinde. In welchem österreichischen Bundesland? Bei Admont. Sehen Sie es auf der Karte nach, ich weiß nicht zu welchem. Steiermark wahrscheinlich wird es gehören, nicht? Danke. Aber Admont dürfte ein Begriff sein. Herr Staatsanwalt Küchler. Frau Zeugin, Sie sagten uns, dass Sie bei der Zahnstation in Auschwitz eine Reparatur haben durchführen lassen, Dr. Schatz. Was war das für eine Reparatur? Eine Brücke oder? Es wurden mir ein paar Zähne gezogen, die vereitert waren. Ja. Die Frage ist schon beantwortet. Die Zeugin hat gesagt, eine kleine Prothese wurde erhalten. Eine kleine Prothese. Wurde dabei Gold verwandt? Nein. Haben Sie etwas dafür bezahlt? Da haben wir versucht, uns darauf zurückzuerinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Meinerseits jedenfalls. Frau Zeugin, was haben Ihnen Ihr Mann und Ihr Sohn über den Jagdaufenthalt erzählt? Waren Sie die ganzen Tage mit Eisler zusammen? Herr Vorsitzender, nein, der hat überhaupt nein. nichts. Moment, nein. Frau Zeugin, ich habe widersprochen. Bitte schön. Ja, Rechtsanwalt Steinacker, die Frage war in dieser Form vielleicht etwas zu allgemein. Der Rechtsanwalt Rabe möchte gerne wissen. Ich habe Sie präzisiert dann im Nachsatz, der Ehemann und der Sohn ihr erzählt haben, dass sie, ob sie den ganzen Tag, vielmehr die ganzen 5 Tage mit Eisler zusammen waren. Ja. Nein, Herr Eisler brachte sie bloß hin. Ich glaube, sogar schon den Aufstieg zu der Jagd haben mein Mann, mein Sohn und der Schwiegervater meines Sohnes allein gemacht mit einem Revierförster oder einem Förster, der eben zu dem Stift da gehört. Herr Eisler ist schon dann weggefahren, respektive hat vielleicht geschäftlich zu tun gehabt oder etwas. Er brachte sie nur bis in den Ort oder in den Gasthof, wo der Aufstieg beginnt. Kam er dann noch mal während der 5 Tage zurück? Nein, nicht mehr. Also meines Wissens nach nicht. Aha, danke. Darf ich von mir aus etwas sagen? Bitte sehr. Wir sind hergekommen ganz unvoreingenommen, haben den Prozess überhaupt nicht verfolgt. Wir haben den Münchner Merkur als Tageszeitung. Der hat nur ganz kurze Notizen gebracht, wann der Prozess begonnen hat, wann die Herren jetzt in Auschwitz waren und so weiter. Sonst überhaupt nichts. Wir haben uns nie mit dem Prozess, mit den Zeugenaussagen und dem Verlauf des Prozesses befasst. So dass wir ganz unvoreingenommen und hergekommen sind. Und ohne uns mit jemandem vorher zu besprechen. Ja, so ganz stimmt das nicht. Mit dem Herrn Eisler haben sich ja immerhin besprochen. Und das ist ja doch für uns das Wichtigste gewesen. Ja, also, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Dann haben Sie den Eid zu leisten.